Abschnitt 24 aus Die Geschichte meines Zeitgenossen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Geschichte meines Zeitgenossen von Wladimir Korolenko, übersetzt von Rosa Luxemburg. In der Kreisstadt. Lehrjahre. Der gelbrote Papagei. Ende. Die Direktoren wechselten bei uns ziemlich häufig. Als Inspektor hingegen hatten wir lange Zeit hindurch denselben Stepan Jakoblewitsch Ruschtschewitsch, der später zum Posten des Direktors aufrückte. Das war auch eine charakteristische, beinahe symbolische Erscheinung. Ein vierschrötiger Koloss in lose hängendem Uniformrock und unendlich weiten Beinkleidern stellte er eine Art Beamtenmassiv dar, mit einem Gesicht, das wie in Eichenholz gehauen und von graumeliertem Backenbart im damaligen Beamtenstil eingerahmt war. Seine Stimme war ein gewaltiger Grundbass, und auf allen diesen rein dimensionalen Vorzügen basierte hauptsächlich seine pädagogische Autorität. Hatte sich ein Schüler etwas zu Schulden kommen lassen, dann wurde er gewöhnlich in das Zimmer des Herrn Inspektors gerufen. Die Strecke von der Türschwelle bis zum Tisch, an dem der Gestrenge stand, musste man alsdann unter seinem schweren, hypnotisierenden Blick durchmessen. Unter einem Blick, der das Opfer gleichsam mit einer dicken Schleimschicht überzog und es vollständig paralysierte. Die Füße blieben förmlich am Boden kleben. Man wagte gar nicht mehr frei einherzugehen. Aber ein noch ärgeres Verbrechen wäre es natürlich gewesen, stehen zu bleiben. Man senkte unwillkürlich den Blick, und doch fühlte man, ohne aufzublicken, irgendwo in der Nähe über sich das enorme, fast völlig ausdruckslose Antlitz, die großen, stumpfgrauen Augen und den graumelierten Backenbart. Man hatte die Empfindung, als wäre man von irgendeiner Elementargewalt zermalmt. War man am Tisch angelangt, so folgte erst ein Augenblick banger Stille. Darauf eine Frage im tiefsten Bass und eine schüchterne Antwort. Dann richtete sich der Koloss plötzlich zu seiner ganzen Größe auf, und irgendwo in den oberen Regionen entlud sich auf einmal ein orkanartiges Gepolter. Meist pflegte Ruschtschewitsch dabei nur irgendwelche zwei, drei nichtssagende Sätze zu schmettern. Der Effekt lag einzig in seiner erdrückenden Kolossalfigur und in seiner Donnerstimme. Am schrecklichsten war stets der erste Augenblick der Strafpredigt. Es war, als stände man unter einem berstenden Felsen. Man verspürte unwillkürlich das Bedürfnis, den Kopf mit den Händen zu schützen, zu verschwinden, in den Erdboden zu versinken. In den Karzer eilte man daraufhin mit Freude, als ginge es in einen rettenden Hafen. Späterhin in den oberen Klassen, wenn der körperliche Kontrast zwischen der Gestalt der Schüler und des Direktors einigermaßen gemildert war, schwand auch die erschütternde Wirkung des Mannes. Im Grunde genommen war er, wie ich mich nachmals überzeugte, kein böser, eher sogar ein gutmütiger Mensch. Er war jedenfalls schon insofern besser als die durchschnittlichen Direktoren der späteren Zeit, als zu seiner Zeit die Verfolgung des aufrührerischen Geistes unter den Schülern, die schwarzen Listen und die ganze abscheuliche Gesinnungsriecherei in der russischen Schule noch nicht in so hohem Maße üblich waren. Der ganze Fehler des guten Ruschtschewitsch bestand bloß darin, dass er nicht im Mindesten zum Erzieher geschaffen und dass seine körperliche Massivität sein einziger Trumpf im Kampfe wider Unordnung und Disziplinlosigkeit war. Der unermüdliche Kleinkrieg mit diesen Untugenden bildete für ihn, wie damals im Allgemeinen, den Grundton des Schullebens. Schon am frühen Wintermorgen, kaum dass die kleinen Lichter in der feuchten Dämmerung hier und dort zu zwinkern begannen, pflegte sich aus dem länglichen, zweistöckigen Gymnasialgebäude eine kleine, humpelnde Gestalt zu stehlen, die, nachdem sie nach allen Seiten Umschau gehalten hatte, in die Dunkelheit der Straßen tauchte. Der Petel Dijakiewicz war es, ein wackerer Jäger vor dem Herrn. Schüler, die in Pensionaten wohnten, waren nach dem Reglement verpflichtet, schon um 7 Uhr in der Frühe an ihren Tischen zu sitzen und Schularbeiten zu machen. Dieses Gebot wurde selten eingehalten, und der Hauptreiz des gesetzwidrigen Morgenschlummers lag gerade in dem Bewusstsein, dass irgendwo im Nebel der Schnüffler, die Donis über hölzerne Brücken humpelnd, mit seinen Gummischuhen im Straßenschmutz versinkend herumschleicht und vielleicht in diesem selben Augenblick von der Straße aus ins Fenster hineinspäht. Weder Schmutz noch Nässe, weder Regen noch winterlicher Schneesturm vermochten nämlich den unermüdlichen Spion von seinem Kriegspfade abzuschrecken. Im Gegenteil, er wusste wohl, dass bei schlechtem Wetter der verbrecherische Morgenschlaf die Schüler mit besonderer Macht unterzukriegen pflegte und dass man sie dann am ehesten erwischen konnte. Fand er von außen ins Zimmer hineinblickend alles in vorschriftsmäßiger Ordnung, dann trollte er enttäuscht weiter, wie ein Jäger, der einen Blindgänger abgegeben hat. Im umgekehrten Falle pflegte er plötzlich heiter mit strahlenden Augen am Orte des Verbrechens in der Tür zu erscheinen und mit freundlicher Stimme das Wohnungsjournal zu erbitten, um den Tatbestand einzutragen. Bemerkte er auf seinen Frühjagden irgendwo in der Dämmerung die Kolossalfigur des Inspektors Ruschtschewitsch, dann stellte er sich für ihn gern auf Posten und wies ihn auf Quartiere unverbesserlicher Langschläfer hin. Stepan Jakowlewitsch pflegte alsdann, mit finsterer Feierlichkeit ins Zimmer des Schülers zu treten und sich am Bette des Unglücklichen aufzupflanzen. Bis heute liegt mir noch der Schreck des jähen Erwachens unter diesem unabwendbaren Blick in den Gliedern. Waren die Schüler nach dem Gymnasium gegangen, dann schlich Dikjakiewicz in ihre leeren Zimmer, schnüffelte in den Koffern herum, beschlagnahmte Portzigaretten und trug über den gesetzwidrigen Befund genaue Notizen im Journal ein. Rauchen, verbotene Bücher, und das waren damals Pissarev, Dobroljubow, Nekrasow. Von revolutionärer Literatur hatten wir in Rovno noch keine Ahnung. Baden außerhalb der obrigkeitlich genehmigten Stellen, Bootfahren, spazieren gehen nach 7 Uhr abends. Das waren die Hauptvergehen unseres Strafkodex. In der Abstufung ihrer Strafbarkeit kam wieder der tote Automatismus des ganzen damaligen Schulsystems zum Ausdruck. Die Verbrechen wurden gewertet, nicht nach dem ihnen anhafteten sittlichen Makel, sondern nach der Mühsal, die ihre Feststellung den obrigkeitlichen Speeren verursachte. In der Stadt und in der Umgebung gab es eine Menge Teiche und Flüsschen. Das Bootfahren war aber den Schülern verboten und zum Baden war ihnen nur eine Art Pfütze angewiesen, in der man Flachs einzuweichen pflegte. Es versteht sich, dass die Schüler sowohl die verbotenen Bootsfahrten unternahmen, wie auch in den Flüsschen oder unter Mühlenschleusen im munter rauschenden und spritzenden Wasserschwall badeten. Mitunter erschien plötzlich, mitten im schönsten Baden, während wir sorglos tauchten, neben dem Badehaus des Polizeichefs, über dem Hügelabhang, im hohen Rocken eine blaue Mütze. Eine zwerghafte Gestalt und der hinkende Bote humpelte eilig den Fußpfad hinab. Wir pflegten in solchen Fällen schnell unsere Kleider zu ergreifen und wie Flüchtlinge vor einem Tatarenüberfall ins Schilf zu stürzen. Der lahme Pedell hüpfte dann am Ufer hin und her wie eine Henne, die Entlein ausgebrütet hat, rief aufs Geratwohl Namen, versicherte, dass er uns alle sehr wohl erkannt habe und forderte uns auf, uns zu ergeben. Wir blieben jedoch im Schilf hocken und froren in unserem Adamskostüm, bis wir blau wurden. Es passierte aber nur selten, dass wir uns dem Feind ergaben. War es dem Pedell hingegen gelungen, sich etwa der Kleider der Badenden zu bemächtigen, dann blieb natürlich nichts anderes übrig, als sich unter seiner Aufsicht anzukleiden und ihm stracks zum Inspektor zu folgen, von da aus aber ebenso direkt in den Karzer zu wandern. Und jedes Mal entsprach das Ausmaß der Strafe nicht etwa der Schwere des Verbrechens, das schließlich an sich harmlos genug war, sondern dem Ausmaß der Anstrengungen, die es den spionierenden Pedell gekostet hatte, die Festnahme der Schuldigen zu bewerkstelligen. Es war desgleichen den Schülern verboten, nach 7 Uhr abends ihre Wohnungen zu verlassen, so dass mit dem Sonnenuntergang das kleine Städtchen mit seinen Gassen und Gässchen sich für die Schuljugend in ein gefährliches Gelände voller Hinterhalte und Fallen, in einen Schauplatz plötzlicher Überfälle und mehr oder weniger geschickter Rückzüge verwandelte. Besonders gefährlich war das enge Seitengässchen, das die beiden Parallellinien der Gymnasialstraße und der Pappelstraße verband. An dunklen Herbstabenden konnte man hier sehr leicht plötzlich auf den Didonus stoßen oder, was noch schlimmer, dem riesenhaften Inspektor selbst ins Garn laufen, der dort manches Mal regungslos an die Wand gedrückt stand und beim leisen Geräusch vorsichtig nahender Schritte eines Schülers plötzlich dem ahnungslosen kleinen Verbrecher mit der Blendlaterne direkt ins Gesicht zu leuchten. Das waren jedes Mal erschütternde Erlebnisse, die am anderen Morgen in den Klassen lebhaft besprochen zu werden pflegten. Übrigens habe ich jenem Kleinkrieg mit der Obrigkeit eine aufrichtig dankbare Erinnerung bewahrt. Das Gymnasium hatte es nicht verstanden, den Unterricht für die Schuljugend einigermaßen interessant zu gestalten. Unsere Pädagogen verstanden es nicht und nahmen sich nicht einmal die Mühe, jenen Überschuss an Nervenkraft, an jugendlichem Temperament irgendwie nutzbar zu machen, der nach dem Büffeln über den Lehrbüchern und der mechanischen Teilnahme an dem langweiligen Unterricht in uns Knaben übrig blieb. Man hätte vor Langeweile vollends erstarren oder zur reinen Lernmaschine werden können, was übrigens bei vielen Schülern auch tatsächlich der Fall war, wären nicht jene Episoden des eigenartigen, ständigen Kleinkriegs mit der Obrigkeit gewesen, der sich als eine Art Sport ausgebildet hatte und einige Abwechslung in die tödliche Öde des Schülerdaseins brachte. Mit ganz besonderer Dankbarkeit aber gedenke ich der großen Teiche der Stadt Rovno, ihrer langsam sich mit Tang überziehenden glatten Flächen und der schläfrig von einem Teich zum anderen rinnenden Verbindungsflüsschen. Sommers über pflegten wir in diesem Wasserreich wie eine Seeräuberbande trotz aller Verbote des Reglements lustig in Booten herumzurudern, wobei alles darauf ankam, die ungedeckten Stellen rasch zu durchschneiden, in gefährlichen Augenblicken mit dem Fahrzeug ins Schiff zu verschwinden, unter einem Brücklein still niederzukauern, während auf demselben der humpelnde Gang des lahmen Pedells oder die schweren Schritte des Inspektors ertönten. Im Herbst aber, wenn die Teiche sich mit einer dünnen Eiskruste zu überziehen begannen, verfolgten wir Buben mit größter Ungeduld ihre fortschreitende Vereisung. Bis heute noch habe ich den hellen, klirrenden Ton vom Fall der Prüfsteine im Ohr, die wir vom Ufer auf das dünne Eis zu werfen pflegten, um seine Dicke festzustellen. Das Eis wird nach und nach fester. Schon können darauf die Schwäne aufrecht stehen, die man bald in ihren Häuschen einwintern wird. Dann schnallen wir beide, mein Bruder und ich, als die ersten unserer Schlittschuhe an und versuchen, auf die Gefahr hin ins Wasser zu stürzen oder in den Karzer zu wandern, einen Eislauf. Etwa eine Woche nach unseren ersten Probefahrten lässt sich gewöhnlich feierlich der riesenhafte Stepan Jakowlewitsch vom Ufer aufs Eis herab. Der Pförtner Savely versucht das Eis mit Brechstangen und endlich wird das Schlittschuhlaufen offiziell gestattet. An jedem Nachmittag kreisen denn auch und gleiten auf dem Teich hunderte munterer Knaben und Kneblein, laufen zusammen, trennen sich, purzeln, tummeln sich unter geschäftigem Lärm und Lachen. Zwischen dem Kropfzeug bewegen sich auf Schlittschuhen mit schwerfälliger Grazie, als wie Hechte unter kleinen Fischlein, die Herren Professoren. Da schiebt der überlebensgroße Petrov wie der schiefe Turm von Pisa. Da ist sogar unser zylindrischer Franzose, Monsieur Lumpy, der zwar ohne Schlittschuhe, aber mit feuerrotem Gesicht herumtrippelt und erzählt, wie sie in der Pestalozzi-Schule Schlittschuh liefen. Der deutsche Professor Gluck konnte es lange nicht lernen, auch nur auf den Schlittschuhen zu stehen, und hatte sich eigens welche mit Doppelschienen bestellt. Zum Stehen sind solche Schlittschuhe sehr bequem, zum Wenden aber beim Lauf sehr beschwerlich. Der kräftige Wind ergreift nun die schmächtige Gestalt des Deutschen in seinem dicken Pelz und treibt sie auf der spiegelglatten Fläche direkten Wegs zum Flüsschen hin. Wir rufen ihm warnend zu, dort sei es gefährlich. Herr Gluck fuchtelt mit den Armen, sein Pelzmantel öffnet und bläht sich wie ein Segel. Im nächsten Augenblick ist der Unselige schon auf dem verräterischen dunklen Fleck. Das Eis kracht unter ihm, und der hilflose Pädagoge plumpst richtig ins Wasser, zum Glück an einer seichten Stelle. Die Knirpse binden alsdann rasch ihre Tuchkapuzen zu einer Art Rettungsseil zusammen, stellen sich in einer Reihe auf. Der leichteste von den Bengeln gleitet zur Unfallstelle hin und wirft dem Verunglückten das Ende des improvisierten Seils hin. Dann schleppt die ganze lose Bande unter Kommandorufen, Gesang und lautem Hallo den nassen Erzieher auf eine trockene Stelle. An besonders schönen Wintertagen erscheinen auch Bürger und Bürgerinnen des Städtchens auf der Eisbahn. Zuweilen kommt von ihrer Schwester und Mutter begleitet auch sie, das Idol so manches jugendlichen Herzens, das bei ihrem Anblick unter dem grauen Uniformrock stürmisch zu schlagen beginnt. So ach nicht minder dasjenige meines armen Zeitgenossen. Man schiebt ihr um die Wette einen Sessel hin. Der Glücklichste reißt den Sessel aus dem Haufen der Nebenbuhler an sich. Dann folgt ein sausender Lauf, das Klingen der Stahlschienen auf dem Eis, ein schneidender Wind, gemischt mit einem leisen Duft des Parfüms und dicht vorn ein Köpfchen, das sich vor Kälte und Angst in den Muff drückt. Der enorme Teich kommt einem in diesen Augenblicken so klein und eng vor. Kaum war man losgesaust, als auch schon leider das Ufer da ist. Nun dunkelt es. Zwei Pförtner, der Pedell und der Inspektor, marschieren um den Teich herum und treiben die Saumseligen nach Hause. Die Eisbahn leert sich. Hinter dem dichten Schilf steigt das silberne Gesicht des Mondes auf und streift mit seinem kalten Lichte die Silhouette der Schlossruine. Die weiße Eistafel funkelt. Hie und da kracht sie leicht und ächzt. Auf ihr kreisen unverdrossen und unbekümmert weiter 5 bis 6 dunkle Schülergestalten. Am Ufer erscheint auf der Treppe des Hauses, worin der Inspektor wohnt, dicht neben dem Gymnasium ein großer schwarzer Schatten. Stepan Jakowlewitsch ist es, der nach den verbrecherischen Eisläufern Ausguck hält. Aus dem Gymnasialgebäude steigen mehrere dunkle Silhouetten herunter. Das will sagen, es gibt heute eine Treibjagd. Der hinkende Bote schleicht vielleicht schon von der anderen Seite, von der Insel heran, doch das Mondlicht täuscht oft. Es ist unmöglich, von Weitem zu erkennen, wer die Eisläufer sind. Wir lassen den Verfolgern Zeit, nahe an uns heranzukommen, uns fast einzukreisen. Dann sausen wir rasch zu den gefährlichen Stellen hin. Das Eis klingt immer heller. Unter den Schlittschuhen klirrt die dünne, schwankende Kruste. Ganz nahe schimmern schon schwarz die nicht zugefrorenen Wasserlachen. Unter lautem Kreischen der Stahlschienen setzen die Läufer nun einer nach dem anderen über das gefährliche Terrain auf den anderen Teich hinüber. Die Verfolger bleiben stehen, halten Rat und treten in den meisten Fällen den Rückzug an. Wie Schatten zerrinnen sie in dem frostigen Nebel. Und wieder hört man nur das helle Zischen der Stahlschienen auf dem Eise, und die schweigsamen Gestalten kreisen unermüdlich im Mondlicht weiter. Aus der Reihe der besten Schüler bin ich längst in die goldene Mitte herabgerutscht und fühle mich dabei außerordentlich wohl. Mich plagt kein Ehrgeiz, die Dreier betrüben mich nicht. Dafür atmet die Brust auf der Eisbahn in den Mondnächten so froh und frei, und die Fantasie arbeitet so gut bei dem gleichmäßigen Rhythmus der gleitenden Bewegungen. Der Mond steigt höher, er blickt in die leeren Fensteröffnungen des alten Schlosses hinein, betastet irgendein vergoldetes Gesims, weckt in dem dunklen Innern undeutliche Schatten zu einem geheimnisvollen, unhörbaren Reigen. Etwas scheint dort zu atmen, sich zu bewegen. Und nach alledem umfängt mich im Bett ein so köstlicher Schlaf, obgleich die Schulaufgaben noch nicht angerührt sind. Wenn ich jetzt an die ersten 2, 3 Jahre meines Gymnasialdaseins in Rovno zurückdenke und mir die Frage stelle, was wohl in jener Zeit für mich am schönsten und wohltuendsten war, so weiß ich nur zu nennen, den lustigen Haufen meiner Kameraden, den spannenden Kleinkrieg mit der Obrigkeit und dann die Teiche, die Teiche. Ende von Abschnitt 24.